Hab ich, ne? Waltzing! You make my heart schwing! You make everything groovy! Waltzing! Waltzing! Today it gives wrong rabbits, heute gibt's falschen Hasen. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Das Stück geht mit mir durch. Waltzing, I think you move so. Sure. You can be crosswise. You move cop. Everybody clap your hands now. Dankeschön. Vielen Dank, das war's. Das war's. Genug, danke.